Du kenti duo. Pulcritudo. Pulcr. Pulcra. Pulcrum. Schön. Äußerlich, innerlich. Pulcritudo. Pulcritudinis. Feminin. Die Schönheit. Forma. Forma. Die schöne Gestalt. Die Schönheit. Formosus. Formosa. Formosum. Schön fürs Auge. Fülle der Schönheit. Venus, Veneris. Der Liebreiz. Venustus, Venusta, Venustum. Reizend, schön. Gratia, Gratia. Die Schönheit, die Anmut. Eleganz, elegantis. Wählerisch, geschmackvoll. Elegantia. Elegantia. Der Geschmack, die Freiheit, Feinheit, die Eleganz. Politus, polita, politum. Geschmackvoll eingerichtet, fein, polite. Bellus, bella, bellum. Artig, hübsch, nett. Beautiful. Ammonius. Ammonia. Ammonium. Lieblich. Meist von Natur aus. Ja, meist von der Natur. Ammonius. Ammonia. Ammonium. Gracilis. Gracilis. Gracile. Schlank. Einfach, schlicht, grazil, torpes, torpe, hässlich, äußerlich und innerlich. Oder beziehungsweise äußerlich oder innerlich. Torpitudo. Torpitudinis. Feminin. die Hässlichkeit, Turpitude, Teiter, Teiter, Teitrum, abgeleitet von Teidet, ekelhaft, widerwärtig, dem sinnlichen Gefühl. Feudus. Hässlich, grässlich, dem ästhetischen Gefühl nach. Deformis, deforme, deformis, deforme, deforme, missgestaltet, Gegensatz zu formosus, deformare, entstellen, verunstalten. To deform.